Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Hier ist der Hörspiel Artmix mit Ralf Hohmann am Mikrofon. Die digitale Souveränität ist ein Begriff, der in jüngster Zeit in der öffentlichen Debatte immer wieder aufploppt. Die einen verstehen darunter vorrangig Sicherheit, Datensicherheit, auch in einem militärischen Sinne. Andere betonen den Datenschutz, zum Beispiel was die persönliche Privatsphäre betrifft. Wiederum andere erhoffen sich von einer europäischen Souveränität im Digitalen neue Geschäftsmodelle und Produkte, sozusagen ein europäisches Facebook. Was bei allen unterschiedlichen Herangehensweisen und Visionen unbestritten bleibt: Plattformen wie YouTube oder Spotify und Messenger-Dienste wie WhatsApp bilden digitale Infrastrukturen, die tief in unseren Alltag eingreifen. Ohne Suchmaschinen wie Google könnten wir das Wissen des Internets nicht erschließen. Ich möchte jetzt nicht den Karlauer bedienen von wegen Wissen ist Macht, sondern einen komplexeren Aspekt nach vorne holen. Das kollektive Gedächtnis. Überlassen wir das, was wir erinnern können, den Algorithmen globaler Plattformen oder gar den Memes aus den Marketingabteilungen? Wie funktioniert Erinnerung in einer digitalen Gesellschaft? Dazu nun die Wiederholung eines Gesprächs mit der Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann über den von ihr und ihrem Mann Jan Assmann geprägten Begriff kollektives Gedächtnis. So nebenbei auch ein Exkurs in die Frühgeschichte der Suchmaschinen und der Frage, wie Medien überhaupt funktionieren. Das Gespräch führte mein Kollege Julian Döpp. Frau Assmann, es geht heute um Erinnerung, um Gedächtnis, auch um kollektives Gedächtnis. Erinnerung ist ja nicht nur in meinem eigenen Kopf, also meine eigene selbst erlebte Erinnerung, sondern ich habe quasi auch fremde Erinnerungen, die ich mir aneigne. Ist das richtig so? Ja, das ist eine Spezifik des Menschen, dass er überhaupt auf Dinge, auf Wissen, auf Erfahrungen, auf Leistungen und auf das Können anderer zurückgreifen kann. Das heißt, er braucht dafür bestimmte Transferoperationen und das ist weitgehend die Sprache. Er braucht Zeichen, damit er etwas von, sagen wir mal, von der Vergangenheit in die Gegenwart transportieren kann oder von dem einen Kopf in den anderen. Und letztlich beruht auch das Gedächtnis, die Gabe der Erinnerung auf einem solchen Zeichentransfer. Denn auch unsere eigenen Erinnerungen bilden sich weitgehend sprachlich, indem wir selber Zeichen dafür finden, was wir erlebt haben und dieses mit anderen kommunizieren. Es geht also in gewisser Weise auch um Kultur und um das Material dieser Kultur, dem ich dann begegne. Also wenn ich sozusagen mich gerade nicht mit anderen Menschen austausche, mit meiner eigenen Familie zum Beispiel, die mir erzählt, wie ich mit 5 Jahren irgendwo rumgelaufen bin, könnte ich auch ein Buch lesen und mir dadurch fremde Erinnerungen aneignen. Also Bücher, Bilder, Töne, Mythen, Riten, Monumente. Das ist alles, was Sie so unter dem Begriff Medien fassen. Genau, wir können das auch unter dem Begriff des kulturellen Gedächtnisses fassen. Denn im Grunde ist das nichts anderes als so ein Erfahrungshorizont, der die Grenzen unserer jeweiligen Gegenwart überschreitet. Und in diesem Sinne könnten wir auch noch sagen, stehen wir immer schon auf den Schultern von Riesen. Wir fangen nie bedingungslos von Neuem an, sondern unser Wissen, unsere Kenntnisse beruhen immer schon auf anderen Kenntnissen. Was wir gesehen haben, beruht immer schon auf anderen Bildern, die wir gesehen haben. Und so gibt es eigentlich eine Anfangslosigkeit unserer kulturellen Existenz, die auf diesem Gedächtnis beruht. Das Entscheidende ist dabei, dass wir uns nicht nur auf das beziehen, was wir in unserer eigenen Lebensspanne erfahren haben, sondern dass wir auch auf die Erfahrung anderer, lange vor uns Lebender, zurückgreifen können. Und dass wir, und so könnte man Kultur auch definieren, dass wir damit einen diachronen, das heißt einen überlebenszeitlichen Kommunikationshorizont aufbauen. Das verstehen wir unter kulturellem Gedächtnis. Diese Kultur, die da in mein Gedächtnis, zu meinem kulturellen Gedächtnis wird, muss ja, damit sie nicht in Vergessenheit gerät, immer wieder durch Menschen aktualisiert werden, mit Emotionen angefüllt. Und hier taucht bei Ihnen unter anderem der Begriff des Traumas auf. Das kann der Holocaust sein, demgegenüber wir in einer so quasi, so nennen Sie das, posttraumatischen Zeit leben, aber auch andere Erfahrungen. Es geht also um sehr intensive Gefühle, die dazu führen, dass wir uns mit kulturellem Material identifizieren. Sie nennen diesen Prozess dann die Wiederaufladung der Geschichte mit Gefühlen. Wie sieht das denn praktisch aus in der Forschung? Ja, also die Frage ist ja, warum uns bestimmte Inhalte stärker ansprechen als andere. Und da spielt dann die Tatsache, dass bestimmte Dinge noch in dem eigenen Erfahrungserlebnishorizont verkörpert drinstecken, eine große Rolle. Also was ist noch verkörpertes Wissen und was ist angelesen, angeeignet, durch schulische Pädagogik sozusagen in mein Gedächtnis hineingebracht worden? Die Tatsache, dass man zu dem Wissen, das ja zunächst einmal objektiviert ist, einen auch eigenen und individuellen Zusammenhang herstellen kann, der ein, in irgendeiner Form ein Erfahrungszusammenhang ist, der verbirgt, dass dieses Wissen eine ganz andere Resonanz bekommt. Im Falle von Trauma ist es nun so, dass es sich da um eine Art von Wissen und Nichtwissen handelt. Da ist die Erfahrung, auf die das Trauma zurückgeht, von einer so durchschlagenden, die Identität der Person insgesamt fast auslöschenden, auf alle Fälle vollkommen zunächst einmal zerstörenden Art, dass es nicht einfach ist, diese Erfahrung einfach zu inkorporieren in die Identität. Sie muss zunächst einmal abgespalten werden. Und zu dieser abgespaltenen Erfahrung kann man erst meist nach einer längeren Phase der Latenz, wie man sagt, also des Nichtberührens dieser Themen, wieder zurückkommen. Und da sind es dann alle möglichen Auslöser, die dazu führen, dass plötzlich etwas sich wieder mit Aktualität anreichert und gerade nach diesem langen Schweigen, Nichtberühren, ein entsprechendes Pathos sich aufbaut mit dem oder eine Intensität, mit der man zu diesen Erinnerungen zurückkehrt und um diese Erinnerungen nochmal kreist. Es gibt ja auch das Phänomen, dass ganze Menschengruppen durch solche kulturell mit Bedeutung belegten Gefühle beeinflusst werden und geformt werden als Gruppe. Hier spricht man dann oft vom kollektiven Gedächtnis. Was sind denn die Vor- und Nachteile von diesem Begriff, das kollektive Gedächtnis? Ja, das kollektive Gedächtnis ist ein Begriff, der zunächst einmal auf den Gedächtnisforscher Maurice Halbwachs zurückgeht, der ihn im Jahre 1925 vorgebracht hat in einer bis heute als fundierend anerkannten Studie zur sozialen Gedächtnisforschung. Und er ist gleichzeitig schon also in dem Kreis seiner ersten Leser auf starke Kritik gestoßen, weil man vermutete, dass hier sich vielleicht so etwas wie eine neue Kollektivmystifikation aufbauen könnte. Also die Idee, dass die Nation etwa eine Kollektivseele habe oder das Volk einen Volkscharakter habe. Also das sind so Ideen, die einer Masse von Menschen, Einzelmenschen, so eine Einheit überstülpen. Und genau das galt und mit Recht auch als Mystifikation. Nun, dazu gehört dieser Begriff kollektives Gedächtnis, wie Halbwachs ihn entwickelte, überhaupt nicht. Er hat im Gegenteil zum Ausgang genommen die Überlegung, dass Menschen eben interaktiv, das heißt zwischenmenschlich, so etwas aufbauen durch Sprache, durch gemeinsame Riten, also der Erinnerung und des Zusammenkommens und darüber sprechen und kommunizieren. Also er war alles andere als ein Mystiker des Kollektiven. Der Begriff heute wird oft verwendet in einer ganz anderen Form, nämlich eigentlich mehr so als eine Schwundstufe. Das erlebe ich jedenfalls sehr stark im Alltag, wenn vom kollektiven Gedächtnis die Rede ist, der Deutschen oder der Österreicher zum Beispiel, dann meint man oft das, was ist eigentlich im Gedächtnis des Allgemeinbewusstseins hängen geblieben. Also was kann man aufrufen, wovon haben die Menschen, die gerade miteinander leben, noch eine Art von Grundverständnis? Welche Namen kennen sie noch, mit welchen Begriffen können sie was assoziieren? Das ist also ein ganz anderer Begriff. Wir selber bevorzugen andere Begriffe. Wir bevorzugen den Begriff etwa des sozialen Gedächtnisses. Also da spielt stärker eine Rolle das, was aktuell auch ausgetauscht wird zwischen Personen oder des politischen Gedächtnisses. Das wäre die Form, in der politische Symbole eingesetzt werden, um Gruppen dazu zu bringen, dass sie ein gemeinsames Identitätsgefühl aufbringen, eine Form von Zugehörigkeit oder Loyalitätsbindung aufbauen und schließlich das kulturelle Gedächtnis, das sozusagen der Gesamtrahmen dafür sein könnte. Sie sagen in Ihrem Buch Der lange Schatten der Vergangenheit, Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, das 2006 erschienen ist, auch dass für Sie der Begriff des politischen Gedächtnisses einfach ein schärferer Begriff ist. Warum ist das so? Ja, die Frage, wie bildet ein Kollektiv von Menschen so etwas wie ein gemeinsames Bewusstsein aus, ist eben eine sehr, sehr wichtige Frage. Man hat lange Zeit sich dieser Frage nicht zugewendet, eben aus den Gründen, dass man von diesen kollektivistischen Diskursen loskommen wollte, völlig zu Recht. Aber man hat dabei übersehen, dass Politik zu einem großen Teil auch darin besteht, ein solches Kollektivbewusstsein zu erzeugen. Das gibt es natürlich nicht. Das hat nicht den Charakter einer Seele, etwas Vorgängigem, was man auffinden könnte, sondern das ist etwas, was gemacht wird mit diesen Bildern und Symbolen oder auch mit diesen Narrativen, den Erzählungen, den Mythen, aber auch mit der Nationalpädagogik. Das fängt in den Schulen natürlich an, bei der Entscheidung, was sollen die Schüler lernen über die Geschichte, die Literatur und so weiter ihres eigenen Landes. Und neulich habe ich den schönen Begriff der Weapons of Mass Instruction gehört, also der Waffen der Masseninstruktion. Letztlich ist die schulische Ausbildung ja ein Teil auch der Nationalpädagogik. Es geht darum, so etwas wie einen gemeinsamen Bezugspunkt in der Vergangenheit zu schaffen, aus dem heraus man sich als gemeinsam versteht und dann in der Zukunft auch entsprechend motiviert ist, für sein Land einzustehen und das heißt unter anderem auch für sein Land zu kämpfen. Also dieses politische Gedächtnis in Ihrem Sinne ist tatsächlich etwas, was auch von außen vermittelt wird, was sozusagen dann auch zum Beispiel nicht so sehr in der Familie transportiert wird oder so, sondern was mir eben durch Feiertage, durch Denkmäler, die ich auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen sehe, durch die Schule und sowas vermittelt wird. Also durch eigentlich eben kulturelle Symbole, auf die ich im Alltag treffen kann. Genau, und das sind diese Symbole, die eben auch nicht nur im Schulunterricht, ich habe jetzt auf die Institutionen verwiesen, die Lehrinstitutionen, aber es gehören natürlich auch die öffentlichen Institutionen, es kommt die ganze sogenannte Anlasserinnerung dazu. Also, dass man heute schon weiß, woran man sich in 5 Jahren erinnern muss, sozusagen eine in die Zukunft hinein geplante Erinnerung, das ist ein neues, wichtiges Element geworden für die ganze Kulturpolitik. Da geht es ja nicht nur um das Schillerjahr oder das Einsteinjahr, sondern es geht auch um politische Daten, für die man sich entscheidet, dass man sie noch einmal wiederholt. Und die Frage der symbolischen Wiederholung, die ist ja auch nicht zu allen Zeiten gleich stark. Manchmal entsteht ein gewisser Druck, bestimmte Daten eher hervorzuholen als andere. Wir haben zum Beispiel erlebt, wie seit den 80er Jahren sehr stark die NS-Geschichte und der Holocaust in dieser Form der Kommemoration immer wieder wiederholt wurde. Also angefangen vielleicht 85 mit der wichtigen Rede von Weizsäcker, wo es darum ging, zu dieser Vergangenheit ein neues Verhältnis zu bekommen. Also das Jahr 45 nun nicht mehr Kapitulation, sondern Befreiung zu nennen. Also man sieht, dass die politischen Daten der gemeinsamen Kommemoration in Jubiläumsjahren etwa auch dazu dienen, nicht nur die Erinnerung immer wieder präsent zu halten, sondern in jedem Fall auch etwas umzuformen, anzugleichen an das neue Verständnis, was man für die Geschichte gewonnen hat. Und es ist auch so etwas wie der Versuch, diejenigen, die das alles nicht erlebt haben, in diese Geschichte mit hineinzuholen und damit auch die unterschiedlichen Geschichtsbilder, die ja in jeder Gesellschaft vorhanden sind, allein schon dadurch, dass wir immer in verschiedenen Generationen ja nur miteinander leben und jeder hat einen ganz anderen eigenen Generationshorizont, der eigentlich ziemlich unvergleichlich ist. Um diese unterschiedlichen Menschen alle auch zu synchronisieren und in eine eher einheitliche Geschichtsdeutung hineinzuholen. Wenn man in der Geschichtswissenschaft jetzt die Geschichte mit Gefühlen wieder aufladen will und sich dann gerade mit Kollektiven auch beschäftigt, wie macht man das denn? Wie untersucht man die Emotionen in einem Kollektiv? Also mein Zugang dazu hat sehr viel zu tun mit dem Begriff, den ich gerade erwähnt habe, dem der Generationen. Also was mir immer stärker aufgefallen ist bei der Untersuchung sozusagen, wie verändert sich die Geschichte in der Retrospektive? Denn eins steht nun mal fest, dass die Geschichte nicht wahr und damit faktisch irgendwie fixiert ist, sondern eine Art Fluidum ist oder ein Stoff, der immer wieder neu geformt wird in jeder Gegenwart. Also ein Schlüssel für diese Umformung hat zu tun mit der Verlagerung von einer Generation auf die andere. Man kann vielleicht sagen, dass jede Generation die dann sozusagen in den Zenit ihrer Kurve tritt. Das heißt, die dann anfängt, die öffentliche Stimme zu bilden und die wichtigen Stellen zu besetzen und eine Deutungsmacht zu übernehmen, dass diese Deutungsmacht einer Generation eine bestimmte Zeit anhält, aber dann auch wieder abtritt und durch eine neue Generation ersetzt wird. Also ich finde sehr interessant im Moment diesen Transfer der Generationen. Natürlich gibt es auch andere Dinge wie der Systemwandel. Wir können sagen, nach 89 tauchten plötzlich neue Emotionen auf, weil unter der Perspektive der wiederhergestellten Nation natürlich jetzt auch so etwas wie ein nationales Gedächtnis und damit ein neuer Rahmen für die Erinnerung da war und man den füllen musste. Eine jüngere Generation kann die Gefühle der Älteren nicht unbedingt teilen. Die Gefühle der älteren Generation waren stark geprägt durch den Zorn, die Wut, durch die Elterngeneration, mit der sie konfrontiert waren. Sie waren in den Familien mit nationalsozialistischen Eltern konfrontiert. In der Gesellschaft als solcher waren sie konfrontiert mit einer mit einer demokratischen Gesellschaft. Die standen immer unter einem gewissen Druck der Dissonanz und haben darauf eben mit Zorn und auch mit Aggression und Gewalt reagiert. Und eine Folge davon war eben auch die sehr starke Moralisierung des Geschichtsbildes. All das könnte man sich vorstellen, wendet sich, wenn eine weitere Generation ins Zentrum rückt. Wie sieht denn der Weg zu so einer Erkenntnis für Sie jetzt aus, methodisch? Man kann ja nicht in die Köpfe der Leute reinschauen quasi. Wie kommt man an diese Gefühlsebene heran sozusagen? Ja, also an diese Gefühlsebene kommt man nur so heran, dass man sie als einen Diskursprozess beobachtet und beschreibt. Diskursprozess heißt, darüber wird ständig geredet und diese Rede findet Niederschlag in den Medien. Dazu gibt es Bücher, dazu gibt es Texte und man kann aus den Texten diese Dimension auch sehr leicht herausdestillieren. Ich bin ja selbst Literaturwissenschaftlerin und bin deswegen nicht Teil jener Gruppe von Menschen, etwa wie Soziologen, die rumlaufen und Umfragen, Erhebungen machen und versuchen, an die Köpfe der Individuen direkt dran zu kommen. Das ist nicht mein methodischer Zugang, sondern ich bin auf Texte angewiesen. Wenn man von Gedächtnis spricht, gibt es ja immer gleich diesen Verdacht, dass das Gedächtnis nicht zuverlässig ist, dass man es täuschen kann, dass sich Gedächtnis auch politisch verführen lässt, also die Gedanken sozusagen in die Köpfe von den Herrschenden reingedrängt werden. Braucht man als Folie, um das Gedächtnis sinnvoll zu untersuchen, nicht immer auch ein Bild der Herrschaftsverhältnisse, die dieses Gedächtnis hervorgebracht haben? Natürlich, das ist nicht auszuschließen. Die Frage, was ist daran fiktiv, was ist authentisch, ist eine wichtige Frage, die vor allem die kognitiven Psychologen interessieren. Die haben diese Diskussion sehr stark gemacht. Sie haben uns nachgewiesen in vielen, vielen Laborversuchen, dass alles, woran wir uns felsenfest zu erinnern glauben, dass das nicht unerschütterlich ist, dass das eher auf sandigen Boden erbaut ist, dass das im Fluss ist, dass wir das ständig revidieren, ohne es zu merken, dass wir so etwas vornehmen wie auch eine ständige Anpassung der Vergangenheitserfahrungen an unser gegenwärtiges Selbstbild. Wir wollen eben nicht gerne in Dissonanz treten zu Dingen, die jetzt nicht mehr passen zu dem, wie wir uns gerne selber vorstellen. Und das Gedächtnis ist ein großartiger Umfälscher, weil das Gedächtnis auch von der Evolution her nie gedacht war als ein exakter Speicherapparat, sondern immer als ein Anpassungsgerät. Also sich neu zu orientieren, das ist eigentlich die größte Leistung des Gedächtnisses in der Evolution. Und deswegen ist es plausibel, dass es nicht so akkurat ist. Ich würde sagen, die Herrschaftsverhältnisse sind sehr wichtig. Und ich habe ja angefangen mit dem politischen Gedächtnis und gezeigt, dass es so einen Rahmen gibt, in den ein Staat dann auch seine Bürger hineinsozialisiert durch die, sagen wir mal, Schule oder die Kommemorationsanlässe, von denen die Rede war. Das ist aber nur ein Element. Die Pointe ist, der Staat kann auch gar nicht überprüfen, wie viel davon in den Köpfen hängen bleibt, wie viele sich an diesen Zeremonien beteiligen und so weiter. Das hat einen sehr stark auch symbolpolitischen Charakter. Das heißt, es wird veranstaltet. Ob die ganze Gesellschaft da mitmacht, ist eigentlich gar nicht das Entscheidende. Man muss einfach sehen, dass in dieser Gesellschaft es ganz, ganz viele andere Instanzen auch gibt. Und das ist typisch für die Demokratie. Es ist eine dezentrierte, eben auch pluralistische Erinnerungslandschaft da festzustellen. Da ist sehr vieles, was bottom-up passiert, durch Bürgerinitiativen, Gruppen, ja, die Erinnerungsinitiativen machen, also sogenannte Erinnerungsaktivisten. Denn man denke jetzt an diese Stolperstein-Aktion. In immer mehr deutschen Städten finden sich die kleinen Bronzeplatten im Pflaster eingraviert vor den Häusern, in denen einst jüdische Familien gelebt haben, aus denen sie deportiert wurden, in denen kurz verzeichnet wird Name dieser Familienmitglieder und was über ihr Schicksal bekannt ist. Meistens heißt es dann ermordet in Theresienstadt oder in Auschwitz. Also diese Aktivitäten laufen ja auch. Und dann gibt es wiederum Erinnerungsenklaven, Stammtische, die sich ihre Erinnerungen austauschen. Es gibt das Internet. Es gibt ganz, ganz vieles, was einfach nebeneinander besteht. Es gibt dann den Buchmarkt. Und die Filme, also Dinge, die marktförmig organisiert sind und auch ein bisschen auf Zulauf und Massenresonanz abgestellt sind, sodass ich immer von einer Vervielfältigung der Erinnerungsangebote hier sprechen würde. Man spricht ja oft, man hört oft sprechen von dieser sogenannten Gleichschaltung, ein vorbelastetes Wort. Heutzutage alle sehen und konsumieren die gleichen Filme, Nachrichten, die lesen die gleichen Bestseller, schauen die gleiche Werbung. Also Sie würden aber sagen, es ist nicht von einer Vereinheitlichung so sehr auszugehen, sondern gerade in modernen Medien wie dem Internet oder so zeigt sich eigentlich eine Pluralisierung des Gedächtnisses. Richtig, also es gibt ja diese schöne Beschreibung von Benedict Anderson über die Nation als eine, wie er sie nannte, vorgestellte Gemeinschaft. Und einer der Gründe, wie so eine Gemeinschaft, die sich ja nicht durch Kennenlernen persönlich irgendwie in den Blick fassen kann, wie die etwas Gemeinsames entwickelt, sagt er, ist die, dass sie immer jeden Morgen dieselben Nachrichten lesen in der Zeitung. Also das Zeitungszeitalter hat sehr viel für die Nationsbildung beigetragen. Man hat sich koordiniert gleichgeschaltet über die Nachrichten zum Beispiel. Oder man könnte auch sagen, durch den Bildungskanon wurde man gleichgeschaltet. Man hat Goethe und Schiller gelesen und konnte den zitieren, die aus diesen Werken zitieren. Und damit gab es auch so eine Art von Gleichschaltung. Das war der bürgerliche Bildungskanon. Und in diesem Sinne des 19. Jahrhunderts, die Nation, die aufruhte auf so einem gleichgeschalteten Bildungskanon, das können wir heute nicht mehr wahrnehmen. Dieser Bildungskanon hat sich verflüchtigt oder ist zerschlagen worden oder was auch immer. Es gibt ihn noch, aber es gibt ihn nur noch als eine Teilkultur. Wir haben viele, viele Teilkulturen. Wir haben auch nicht mehr den krassen Gegensatz zwischen Elitekultur und Popkultur. Das alles greift inzwischen sehr viel stärker ineinander. Was wir aber haben und was ganz neu ist, ist die Ausdehnung von Erinnerungslandschaften in die Cyberwelt hinein, in die digitalen Parallelwelten hinein. Und da tut sich jetzt in den letzten Jahren, allerletzten Jahren, etwas sehr Neues. Da entstehen neue, man könnte sagen, Imagine Communities, die durchaus die Größe von Nationen haben. Und da tun sich neue Gruppen und neue Formen der Interaktion zusammen. Und da ist noch gar nicht absehbar, was das bedeutet in Richtung Vervielfältigung der Erinnerungslandschaft oder Kommunikationslandschaft oder der Imaginationsgruppen. Auf alle Fälle kann man vielleicht sagen, dass in dem Maße, wie das Interesse an Partizipation, an Staatlichkeit, an Bürgerschaftlichkeit zurückgeht, man fühlt sich nicht als aktiven Teilnehmer einer Nation, aber man fühlt sich sehr stark als aktiven User in einer solchen Community. Da verlagert sich etwas. Und da tun sich im Moment ganz neue Gruppen auf, die aber mit Sicherheit bisher nicht gleichgeschaltet sind, es sei denn durch wirtschaftliche Strukturen. Also die Gefahr, dass sich zum Beispiel durch das Internet eine globalisierte Form des kollektiven Gedächtnisses herausbilden könnte, also eines politischen Gedächtnisses, sehen Sie nicht? Wir gehen zu leichtfertig mit dem Wort Globalisierung um. Wir stellen ja auch fest, dass es doch sehr parochiale, also sehr provinzielle Minigruppen gibt, die sich da mal zusammenschließen können, aber die auf keinen Fall als global anzusprechen sind. Es ist im Grunde so etwas wie ein Kiez, der sich da rekonstruiert, also ein kleiner Stadtkern, der seine nachbarschaftlichen, pseudonachbarschaftlichen Beziehungen pflegt. Aber das hat nicht unbedingt gleich was mit Globalisierung zu tun. Sie beschreiben ja auch den Wechsel von dem Ideologieverdacht, unter dem kulturelle Erzeugnisse oft stehen, also Bilder, wo man sagt, die sind ja jetzt im digitalen Zeitalter manipulierbar, die sind quasi für gewisse Zwecke instrumentalisierbar. Und Sie sagen aber gleichzeitig auch, dass das kulturelle Gedächtnis nie ohne konstruierte Bilder auskommt. Ist es, würden Sie sagen, also ein Vorteil der Digitalisierung in gewisser Weise, dass sie diese vollständige Konstruiertheit der Kultur deutlich und bewusst macht? Sie haben völlig recht. Die Konstruiertheit dieser Bilder ist eine Tatsache. Und wir haben sie uns vielleicht nur früher nicht so klar gemacht, wie es heute der Fall ist. Man könnte sagen, dass die Konjunktur oder die Heraufkunft der Kulturwissenschaften jetzt in den Geisteswissenschaften dieser Fragestellung sehr viel zu tun hat mit der Anerkennung der Tatsache, dass Symbole wirkmächtig sind. Also wir können sie nicht abtun als eben nur herrschaftlich konstruierte Verordnungen, sondern wir müssen uns vor allem auch der Tatsache stellen, dass diese Symbole wirken, dass sie etwas ausrichten können. Das heißt, wir müssen die Frage verlängern und auf die Rezeption adaptieren und schauen, welche Wirkung die in der Tat haben und dass es vielleicht auch so etwas gibt wie ein Bedürfnis von Menschen, auf Symbole zu reagieren. Wir haben auch von den Gefühlen gesprochen. Also das sind alles Dimensionen, die Dimension der Affekte, die sehr stark durch Symbole angesprochen werden kann. Aber dass das kulturelle Gedächtnis gänzlich ein gemachtes ist, ein konstruiertes und mit Symbolen arbeitenden ist, das ist die erste Grundhypothese überhaupt. Man kann ja auch sagen, die Menschen unterscheiden sich von den Tieren dadurch, dass sie nicht nur ein genetisches Programm haben, sondern eben auch noch ein Programm, das sie sich selber machen, mit Hilfe von Zeichen und Symbolen. Das heißt, sie schreiben etwas auf oder sie memorieren etwas, um es an die nächste Generation weiterzugeben. Das geht nur über Symbole. Schon die Oralkulturen, die Stammeskulturen bilden solche Symbole, zum Beispiel mythische Landschaften in Australien oder bei den indianischen Ureinwohnern in Nordamerika, also wo die ganze Landschaft symbolisch überschrieben wird durch Götter und Erzählungen, Geschichten. Und jede Generation lebt diese Geschichten wieder nach. Das sind alles immer symbolische Konstruktionen. Und das gilt auch durch die ganze Schriftkultur hindurch bis zur Digitalkultur. Ist die also sozusagen ehrlicher, die Digitalkultur? Ich würde diesen Begriff der Ehrlichkeit gar nicht so stark strapazieren. Ich würde eher von der Erfahrung der Wirkmächtigkeit von Symbolen ausgehen oder auch der Unhintergehbarkeit von Symbolen. Denn ohne Zeichen gibt es keine Kultur. Und was sollen wir da ehrlich sein, wenn wir ehrlich sind und einfach keine Sprache mehr verwenden, weil alles ja gemacht ist, dann könnten wir auch keine Kultur entwickeln. Also der Punkt ist einfach nur zu beobachten, wie und auf welchen Medien basierend und mit welchen Möglichkeiten der Medien Kultur entsteht. Und da ist eben wichtig, dass wir sagen, Medien sind nicht nur Vermittler, sondern Konstrukteure unserer Welterfahrung. Also welche Medien wir jeweils benutzen und zu Leitmedien erheben, ist absolut folgenschwer. Und wenn man die Renaissance anschaut, das Zeitalter des Buchdrucks, da kann man feststellen, die haben angehängt an das neue Medium Schriftkultur und Buchdruck eben auch bestimmte Mythen generiert, ganz interessante Mythen, zum Beispiel den Mythos, dass Schrift etwas sehr Kostbares ist, weil sie nämlich menschlichen Geist konservieren kann. Milton hat das mal so ausgedrückt, er hat gesagt, ein gutes Buch ist die Einbalsamierung eines Geistes für ein Leben nach dem Leben. Nicht? Also der ging wirklich davon aus, der Geist kann überlebensfähig gemacht werden, über den Tod des Autors und den, der ihn gedacht hat. Und fast so etwas, was heute wieder auftaucht mit dem Gehirn, ja, dass man nach seinem Tode noch aktiv halten möchte oder es implantieren möchte. Aber im Glascontainer irgendwie. Ganz genau. Das sind solche Phantasmen oder Utopien, die an bestimmten Medien hängen. Und in der Renaissance war es eben die Schrift, weil man merkte, in der Tat, wir können die lateinischen Autoren ja wieder lesen. Sie sind ja unsere Zeitgenossen. Die Schrift hat das ja alles konserviert. Dieses kulturelle Gedächtnis, das ja immer wieder aktualisiert werden muss. Also man muss immer wieder in Ausstellungen gehen, um diese Dinge vor sich zu sehen. Auf der einen Weise jede Generation wieder, um ihr kulturelles Gedächtnis quasi zu aktualisieren. Andererseits muss man auch in Archiven natürlich aufpassen, dass die Sachen, die darin lagern, nicht einfach vergessen werden, die Inhalte, die kulturellen. Wie würden Sie denn hier die Funktion der Suchmaschine betrachten im Internet, was ja genauso ein Aktualisierungsmechanismus ist? Also die Suchmaschinen gibt es seit das Wissen vervielfältigt wurde und so, dass die Menschen es nicht mehr in ihrem Gedächtnis organisieren konnten. Man kann sagen, dass die mündlichen Gesellschaften eben alles noch in ihrem Gehirn und ihrem Kopf sortieren und ordnen können mit ihren körperlichen Mnemotechniken. Aber eine Gesellschaft, die viel mehr Wissen produziert, als sie erinnern kann, die muss Suchmaschinen entwickeln. Und interessanterweise, die erste wichtige Suchmaschine ist auch in der Renaissance entstanden und das war das standardisierte Titelblatt, wo plötzlich am Anfang erstmal der Autor stand, dann der Titel und dann der Verlagsort. Eigentlich genau das, was wir heute immer noch haben. Das war die effektivste Suchmaschine, um Bibliotheken nach Kategorien zu ordnen, um Bücher auch wiederfinden zu können. Wenn Sie vorher die mittelalterliche Handschriftkultur anschauen, da gab es das Incipit, das heißt das erste Wort. Das wurde besonders schön groß geschrieben und herausgehoben und nach diesem ersten Wort wurde katalogisiert. Stellen Sie sich mal heute eine Bibliothek nach dem ersten Wort geordnet vor. Das wäre irgendwie ein wunderbarer Albtraum. Im Internet ist es wieder so. Wir haben eine weitere exponentielle Vermehrung von Wissen und wir haben ein neues Ideal. Es geht darum, Begriffe, Worte, alles, jeden Inhalt eines Buches eben nicht nur über das Titelblatt, sondern über jedes Wort praktisch und jedes Bild zielgenau ansteuern zu können. Und das möglichst in ganz, ganz kurzer Zeit. Also der unmittelbare Zugriff auf bestimmte Dinge, die man sucht. Ist das aber nicht eine neue Qualität in gewisser Weise, weil früher wurden Archive verschlagwortet von gewissen Leuten, die entschieden haben, welche Schlagworte werden benutzt, welches Inhaltsverzeichnis wird geschrieben und jetzt passiert das automatisiert und ich entscheide quasi, welche Begriffe diese Suchmaschine für mich sucht. Das ist absolut richtig. Also die Deutungshoheit müssen wir nicht übernehmen. Wir bekommen den Text nicht in klassifizierter Form vorgelegt. Wir können uns selber durch diesen Text hindurch bewegen. Und es ist auch großartig, Bücher, die wir uns nie kaufen können, können wir uns auf den Schreibtisch laden. Natürlich immer vorausgesetzt, dass die ökonomischen Bedingungen dafür hinreichen. Das ist ja auch nicht allen vergönnt, muss man auch immer wieder hinzufügen. Aber in der Tat, das sich hineingraben in Texte ist in einer ganz neuen Weise möglich. Allerdings muss man einen Suchbegriff haben. Und das ist halt schon eine Frage. Man kommt dann am Schluss an einen Punkt und man hat das gefunden, was man gesucht hat. Wenn man etwas sucht, ohne genau zu wissen, was man sucht, ist es natürlich ein anderes produktives Suchverhalten, was damit eigentlich ausgeschlossen ist. Das meine ich auch in der Bibliothek, wenn man ein Buch findet, aber man geht an das Buch rechts oder links daneben und merkt, dass in den Büchern eigentlich das Entscheidende oder noch viel Interessantere steht. Also das Suchen dessen, was man finden wollte, das geht im Internet sehr viel schneller, aber wirklich imaginativ erneuernd ist auch eine Suche nach dem, wovon man noch nicht genau weiß, was man eigentlich finden möchte. Also würden Sie sagen, man bezahlt quasi für eine Form der Emanzipation in gewisser Weise im Zugriff auf kulturelle Inhalte mit einer Desorientierung? Ja, also ich würde sagen, das Abrufgedächtnis steht zu stark im Mittelpunkt. Wir denken, es gibt irgendwo das Wissen, das ist so, haben auch die Studenten das jetzt sehr stark in ihren Köpfen. Das Wissen ist im Internet gespeichert und ich muss es schnell abrufen. Und diese Abrufmentalität ist intellektuell absolut geisttötend. Sie holen es runter, sie bewerten es nicht, sie fragen sich selber nicht mehr, was habe ich damit zu schaffen? Was ist mein Verhältnis zu diesen Texten? Ist das überhaupt glaubwürdig? Sind das überhaupt korrekte Texte? All diese Fragen tauchen nicht mehr auf. Alles wird als gleich wichtig, als gleich wahr heruntergeholt und es steht auf Abruf bereit. Das ist eine eher, sagen wir, unkreative Form, mit Wissen umzugehen. Aleida Aßmann. Mit der Kulturwissenschaftlerin hat sich Julian Döpp über das kollektive Gedächtnis in Zeiten digitaler Suchmaschinen unterhalten. Eine Wiederholung aus dem Jahr 2007. Das war der Hörspiel Atmix. Ralf Hohmann sagt für heute Servus.